Ein bisschen Südstaaten Rock'n'Roll, ein bisschen Südstaaten Country, sowohl was die Instrumentierung angeht, also die beiden Gitarren, als auch was den Text angeht. Jake Owen ist das gewesen, Jake Owen. Diese CD ist auch neu, Starting With Me heißt die CD, und der Titel, der war You Can't Thank Dixie, und er besingt den Süden, insbesondere Georgia und Alabama, und beschwört den dortigen Whisky und die Umgangsformen und so weiter und so fort. Und für all das kann man halt eben Dixie, dem Süden, danken. Jake Owen, you can thank Dixie. Alan Jackson hat eine neue CD gemacht und daraus erst einmal ein Song, und der heißt The Fireflies Song, Alan Jackson.